Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. In unserem Juli-Programm bringen wir auch auf unserem Mitternachtskrimi-Platz Hörspiele rund um den Film. Heute Abend geht es um einen Hollywood-Star, der aus seinem mehr als bewegten Leben erzählt. Auge um Auge. Funkmonolog von Kurt Behlicke. Regie Peter Michael Ladiges. Ich bin fertig mit Hollywood. Morgen beende ich meinen letzten Film. Ich spiele den Stauffenberg im großen Attentat auf den Hitler. Aus Europa kommen Sie? Ich auch, das wissen Sie ja. Aus Wien. Das heißt, in den 20ern war ich in Berlin. Meine Filme werden Sie nicht mehr kennen, oder? Das waren herrliche Jahre damals. Der Reinhard hatte mich gesehen und zum Vorsprechen eingeladen. War das eine Aufregung? Ich allein auf der Probebühne unten, der Reinhard. Bitte, rief er. Meine Hände waren ganz feucht. Ich gab den Hamlet, den Monolog, Sie kennen ihn, und andere Passagen. Wenn Sie wollen, kann ich... Gut. Oh, ich war schlecht. Doch der Professor hat ein gutes Ohr, eine gute Nase. Wir sind dann auch nicht schlecht gefahren miteinander. Er nahm mich. Wir sind dann ja beide nach Amerika, als Nicht-Arier. Schlimme Zeiten waren das. Der Reinhard ist ja dann nie zurechtgekommen in diesem Land. Wer hier wo Geld hereinsteckt in eine künstlerische Produktion, der will es bald wiedersehen, doppelt, dreifach. Warten kann sich keiner leisten. Und dann ist der Geschmack der Leute hier anders als in Europa. Well. Ich war schon vor dem Reinhard angekommen, mit einem 3-Jahr-Vertrag bei M&M, Miller und Miller. Das ist die Filmgesellschaft, die ich mehrmals, in aller Bescheidenheit gesprochen, aus dem Dreck gezogen habe. Mit denen bin ich fertig. Die werden noch an mich denken, so wahr ich Ed Reiner heiße. Am Anfang war das ja alles neu für mich in Hollywood. Ich hieß Eduard Wiener. Die Älteren von Ihnen werden meinen Namen noch kennen. Eigentlich bin ich ein gebürtiger Zretschki-Safranek, Eduard, aber bitteschön, das ist ein Name für einen Zahlkellner und nicht für einen Künstler. Nicht, dass ich vergessen hätte, wo ich hergekommen bin, das nicht. Aber dem Public Manager Henderson von M&M, ein Mann mit einem 3.000-Dollar-Scheck in der Woche, den sie 1939 feuerten, weil er auf einer Party von Wohlgemut einen Spitz in Wohlgemuts Tiefkühlfach umbrachte, der Henderson nannte mich Ed Weiner. Das ist besser so für hier. Der Spitz gehörte übrigens der Monroe, nicht der, nein. Und das Tier konnte einem schon auf die Nerven gehen mit dem Gekläff. Henderson war dadurch natürlich erledigt in der Öffentlichkeit. Obwohl wir alle ganz schön blau gewesen sind. Schrecklich, diese Trinkerei hier. Ed Weiner war ich nun. Ich bekam eine Villa, die dem Amendex Billard gehört hatte. Billard war ein glänzender Reiter und Star im Westerngeschäft gewesen. Nur lispelte er schrecklich und hatte daher gewisse Schwierigkeiten beim derzeit noch jungen Tonfilm. Zuerst lachten die Leute über Dex, als der Stumpf ihm endgültig passé war. Sam Miller kam auf den Einfall, Dex als Komiker spielen zu lassen. Aber mit dem Lispeln allein war es auch nicht das Richtige. Die Leute lachten nun bald wieder nicht und der arme Dex wurde zum Whiskyfass, nahm auch Rauschgift und so kam ich zu der Villa. Ich glaube, ich habe nie alle Zimmer der Villa gesehen. Die Amerikaner sind unheimlich konsequente Leute, wissen Sie. Die Sache mit Hendersons Rauschmiss, die wegen des Spitzes, wie gut ich Deutsch noch kann, wegen des Spitzes von Miss Monroe, das Kaputtgehen von Dex, mein neuer Name und diese Villen. Wenn ein Star eine große Villa hat, dann ist sie aber auch groß. Größer geht's nicht. Das ist eben konsequent. Ich bekam ein Image. Und zudem gehörte, dass ich nicht vor den verdammten Nazis ausgerissen bin. Dabei sind beide Millers seinerzeit aus Galizien ausgewandert und haben von ganz klein auf angefangen. Ich gebe was drum zu wissen, wie sie ohne mich weitermachen werden. Beide Millers sind sehr abergläubisch. Sie haben ihren ersten Oscar mit mir bekommen und einige andere auch. Später erzähle ich Ihnen mehr darüber. Sehen Sie da, in der Vitrine. Das sind meine drei Oscars. Ich bin nicht abergläubisch. Nur in einem Punkt, da bin ich's. Das wussten auch meine Requisiteure in Berlin schon. Wenn ich auf der Bühne erschossen werden sollte oder in einer Filmeinstellung, dann schaue ich mir vorher grundsätzlich sehr genau die Waffen an. Es waren immer Platzpatronen drin. Aber machen Sie was. Und noch dazu in diesem Land. Der Junge von meinem Hausmeister besitzt zwei Gewehre mit 13. Well, mein Image. Zu meinem Image gehört die Solidität. Nur eine Frau und keine Geschichten. In Berlin war ich schwerer Held. Hier war ich der korpulente Europäer. Schwere Männer sind solid. Der ältere Miller hatte 6 Frauen wie Heinrich. Ich also immer nur eine. Nun, ich bin aus den Jahren raus, reden wir also nicht mehr darüber. Ich hatte ja schon sehr jung die Tochter meiner Schlummerwirtin in der Josefstadt in Wien geheiratet. Sie war nicht nach Berlin mitgekommen. Ich habe sie hochanständig abgefunden. Möge dir die leicht werden. Sie war damals schon 8 Jahre älter als ich. Und noch etwas kam zu meinem Image dazu. Ich spielte nur Ausländer, nie Amerikaner, der Fremde, Andersartige, Geheimnisumwitterte, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Reinhard sagte mir immer im Spaß, natürlich, wenn der Professor überhaupt mal einen Scherz machte, Wiener, sagt er, ich bin nicht glücklich mit Ihnen, aber froh, Sie zu haben. Sie sind der ideale zweite Mann. Sie können einfach alles, jedes, was nur einer, ein einziger kann, das können Sie fast ebenso gut. Daher trat ich seltener auf Premieren in Erscheinung, aber danach. Wenn Sie lächeln, können Sie gehen. Na gut. Meinen ersten Oscar gab es für, in Deutsch heißt es so ähnlich wie Der Berg explodiert. Ja, ich spielte einen Bergführer aus München, der an einem Wochenende in die Alpen geht und hoch oben auf den Dolomiten. Ja, das wird ja nicht so genau genommen. Das Flugzeugwrack mit seiner sterbenden Tochter findet. Den Oscar bekam das Drehbuch. Nun ja, das hat die dritte Frau vom älteren der beiden Millers geschrieben. Man wusste aber, wer die Kinos vollgemacht hat. Fantastische Aufnahmen. Ich sagte Miller neulich, Sam, ein Remake mit mir, wäre ein Kassenschlager ohnegleichen, aber Millers galizische Nase ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Seit 3 Jahren will er raus aus dem Geschäft. Filmkrise, sagt Miller. Und ich sage Ihnen, in diesen Ateliers werden einmal Fernsehfilme gemacht werden und Miller ist der Nase. Das heißt, bildlich gesprochen, denn er ist älter als ich. Er geht heuer auf die Mitte 70 zu. Well, ich spreche so offen, weil Sie Europäer sind und ich mit Hollywood fertig bin. Früher war fast jedes Wort und jedes Komma für die Öffentlichkeit vorgeschrieben. Image-like. Da haben Sie Geschichten über mich erfunden. Darauf kommt nur ein Amerikaner. So unglaublich sind die Stories. Und ich sage Ihnen auch, warum. Das ist nicht so, weil die Amerikaner sowas glauben, sondern weil die Amerikaner nur sowas glauben, respektive hören wollen. Ich habe mal einen Autounfall verschuldet in New York. Das war 1937. Also in New York? Nein. 1938 war's. Darüber schrieb eine Zeitung im Süden. Wissen Sie, was daraus geworden ist? Die Zeitung musste dementieren und $20.000 Schadenersatz zahlen. Das war damals eine Menge Geld. Im Dementi stand, ich habe einen Unfall, ein Kind aus dem brennenden Lincoln gerettet. Unter Lincoln machen sie es nicht. Aber was gab es damals auch für Anwälte und Zeugen? Heute sind sie alle in der Politik. Anfang der 50er Jahre fing die Krise an in Hollywood. Wissen Sie, die Leute haben ja nie gewusst, dass mal was passieren könnte. Jeder Film lief nach dem Zweiten Krieg noch besser durch Europa. 20 Jahre vorher, da hat es schon einmal so etwas wie eine Krise gegeben. Den Tonfilm. Sie wissen, der arme Tex mit dem Sprachfehler. Die Gabo hatte ja Glück, nicht? Ihr Englisch klang nämlich so europäisch. Aber mit dem Ton ging's ja erst richtig los. Musik, Revue, Tanz, Auge und Ohr. Auch die Farbe hat sich durchgesetzt. Aber nun Television. Keiner hat's wahrhaben gewollt, dass das Bild in der Wohnung dem Kino gefährlich werden könnte. Es wurde genauer oder besser kalkuliert, teurer. Die teuren Filme gingen und machten wieder Dollars. Haben Sie mich in den Wikingern gesehen? Der läuft manchmal vormittags an den Sunsets. Das war so ein teurer Film, einer der ersten mit 6-Kanalton und großer Leinwand. Sollten Sie mal sehen, das war noch was. Miller traute sich nicht so. Seine fünfte Frau hatte ein Verhältnis mit Reynolds Junior. Reynolds schrieb Kurzgeschichten, nicht so gut wie Hemingway, aber sie wurden in vielen Zeitungen gedruckt. Seit 2 Jahren ist er in der neuen Branche, wie heißt das, der Ersatzstoff, Blast, ja. Macht er einen Blast und soll schwimmen in Geld. Ich gönn's ihm, er ist ein guter Junge. Und Miller, glaube ich, hat auch nichts dagegen gehabt. Jedenfalls sagte er mir mal, Ed, sagt er, wer in unserem Alter weise ist, erlaubt sich eine glückliche Frau. Ich verstand das erst nicht, denn meine war an die 60 und meckerte nur sonntags in der Kirche nicht. Gestört hat ihn nur, dass Reynolds Junior ohne festen Vertrag Drehbücher schrieb. Und seine fünfte Frau, den Namen weiß ich nicht mehr, obwohl es noch gar nicht so lang her ist, kam immer mit Reynolds Projekten und sagte, Darling, das wäre ein wundervoller Film. Die Davis war's. Natürlich ein gutes Glamour Girl. Sie war dann meine Geliebte, meine Partnerin natürlich in Lord Nelson und die schöne Lady, wo ich den Nelson spielte. Da war der Oscar aber wirklich mein. Der in der Mitte. Ja. Miller hatte Momente, in denen er sich wie Roosevelt zur Politik verhielt. Sie interessierte ihn einfach nicht. So also auch Reynolds Drehbücher. Das wäre ja noch gegangen, nur war dem abergläubischen Miller der Gedanke unerträglich, die MGM oder eine andere Firma könnten ein Reynolds-Projekt drehen und Erfolg damit haben. Er bot Reynolds einen Vertrag an, so paradox das auch für ihre europäischen Ohren klingt. Weil er Reynolds Bücher nicht wollte, wollte er Reynolds engagieren als Buchschreiber, damit er seine Bücher nicht anderswo verkaufen konnte. Reynolds war aber zu gerissen, um mitzumachen. Das heißt, er machte dem Miller einen Sperrpreis, 20.000 die Woche. Und da wurde Miller, den ich nie sentimental gesehen habe, außer nach seiner 6. Hochzeit, fast wahnsinnig und kaufte Reynolds ein Buch ab. Den Nelson, von dem ich eben sprach. Well. Nelson war also dieser englische Admiral, der viele Schlachten gewann und das Herz der Lady Hamilton und die Freundschaft des alten Hamilton, der in vornehmer Zurückhaltung den Second in den Zweiten machte. Nun hatte aber Reynolds Junior einen schlauen Einfall. Der Film sollte nicht nur an die 15 Millionen kosten, sondern auch im Übrigen vollkommen naturgetreu sein. Die alten Segelschiffe wurden nachgebaut und so weiter. 3 Millionen kamen in die Werbung. Der Höhepunkt war aber folgendes. Nelson, vielleicht wissen Sie das, war auf einem Auge blind. Es fehlt ihm nach einer seiner Schlachten das eine Auge. Er trug so eine Art Band, eine Klappe darüber. Und da hatte Reynolds eine Idee, die Miller sofort einleuchtete. Wenn Sie was trinken wollen, hinter Ihnen steht alles. Bitte. Nein, ich nicht. Kein Eis? Well. M&M, so sollte es in der Werbung heißen, rechnen es sich zur Ehre an, der Welt die ganze Wahrheit über Nelson und die Lady zu zeigen. Auch über Nelsons Gebrechen mit dem Auge. Ich war schon in Behandlung wegen meines Stars, musste Tropfen hineinträufeln, den Augendruck messen lassen. Da kam Miller mit dem jungen Rönnels und seiner Frau zu mir. Da, wo sie jetzt sitzen, saßen sie. Miller fragte, wie es mir ginge. Ich sagte, ausgezeichnet. Wissen Sie, das sagt hier jeder, anders als in Europa. Also, wenn Sie hier einen, der zum elektrischen Stuhl gezerrt wird, fragen, wie es ihm geht, wird er sagen, ausgezeichnet. Und das war eben natürlich nur ein Scherz. Sie boten mir ohne Umschweife den Nelson an. So etwas bekommt man nur einmal im Leben. Dann plauderten wir über den Film. Reynolds wollte die Schlacht aus drei Helikoptern drehen. Ich sagte ein ums andere Mal, wundervoll, wirklich ausgezeichneter Junge. Und dann kamen sie mit der Sprache heraus. Der Star, der den Nelson spielt, den großen Mann mit dem fehlenden Auge, der sollte konsequenterweise auch nur ein Auge besitzen. Also ich sage Ihnen, da kniff ich erst einmal beide Augen zu. Wer weiß schon, sagte dann Miller, wir haben hervorragende Leute für die Maske. Da können Sie eine Nahaufnahme machen und jeder würde schwören, das eine Auge ist weg. Aber schwören und das Wissen sind natürlich zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Ich will Sie nicht langweilen. Ich sagte zu. Also mein linkes Auge, das hinter dem milchigen Brillenglas, ist tatsächlich künstlich. Bitte. Hat gekostet $12,000 und die Firma sagt, sie hätte noch draufgezahlt dabei. Haben ja auch ganz schöne Werbung gemacht mit meinem Namen. Die Sache wurde vom Pressemanager Gruß an die Öffentlichkeit gebracht. Eine Illustrierte erwarb Exklusivrechte für den Operationsbericht aus der Klinik. Eine Fernsehgesellschaft zahlte, um live übertragen zu können, eine Stange Geld. Der Gouverneur hat es in letzter Minute aber verhindert, weil Miller mal für den Wahlfonds der Republikaner gestiftet haben soll und der Gouverneur Demokrat ist. Sie haben es aber aufgezeichnet. So ließ sich die Werbung ganz schön an für den Film. Eine Menge Leute und Organisationen waren dagegen, wodurch die Sache monatelang in den Schlagzeilen blieb. Das ist sehr wichtig hier. Sehr, sehr wichtig. Ich war nach der Operation sehr benommen. Die Pressekonferenz im Spital musste lange warten. Sie hatten ein Fernsehbild von der Sache gehabt und unterhielten sich ganz gut. Als ich wieder fit war und zu Ihnen geführt wurde, sagte ich vereinbarungsleig, »Hallo Jungs, ich übersehe immer noch keinen von euch.« Das war ein Jubel. Und ich erzählte Ihnen, was ich so gedacht habe, während Sie mir das Auge herausgenommen hatten. Dabei war ich die ganze Zeit K.O., bis 1000 hätten Sie zählen können. Doch ist das eine Story? So was will keiner wissen. Als ich dann ein bisschen schlapp wurde, sagte Miller, »Nun ist's genug, Jungs, und fuhr mich nach Hause.« Statt mich aufs Ohr legen zu können, musste ich meiner Frau zuhören. Sie hatte schon vorher was gegen die Sache gehabt. Von Kunst hatte sie keine Ahnung. Jedenfalls war sie bei einem Anwalt gewesen, bei Mike Patali vom Evans and Patali, und hatte die Scheidung eingereicht. Die Zumutung mit dem Auge wäre eine seelische Grausamkeit. Sagen Sie selbst, man sieht doch so gut wie nichts. Na, bitteschön. Die Sache zog sich noch eine Weile hin und machte erst Überschriften, als sich der Wind um das Nelsonauge gelegt hatte. Ich wurde schuldig geschieden. Sie war meine zweite Frau, eine gute Frau, bis auf den Schluss. Der war zu teuer, viel zu teuer. Dann haben wir den Nelson gedreht. Betterson gab den Hamilton, die Davies die Lady. Beide waren wundervoll und halfen mir, aus dem Film einen Welterfolg zu machen. Die Davies stach ein wenig ab, hatte aber ganz gute Momente. Well, es gab einen Oscar für mich, einen für die Regie. Die machte der alte Kabel, eigentlich Kaplowitz. Der hat 1923 einen Film mit Korten in Berlin gemacht. Und es kamen an die $50 Millionen herein. Ich sah ihn jetzt mal im Fernsehen, das Format bekommt ihm aber nicht besonders gut. Auf einer Londoner Premiere haben die Leute gepfiffen. Nun, die meisten Engländer wissen, dass hier das Pfeifen Beifall ist und haben sich als Gastgeber so freundlich verhalten. Einigen hat er sicher nicht gefallen. So ist das im Leben und mit der Kunst. Soll auch so bleiben. Als ich die Bühne betrat, herrschte ergriffenes Schweigen. Vornehme Leute. Ich bekam Wasser in mein Auge. In einer Einstellung war das fehlende Auge zu sehen. Nun, um bei der Wahrheit zu bleiben, es sah wie eine gute Maske aus. Aber wenn man es weiß, nicht wahr? Was vermag die beste Maske der Welt auszurichten gegen eine nackte Tatsache, frage ich Sie. Ich schwamm auf einer Woge des Glücks nach dem Nelson. Die Dreharbeiten waren hart gewesen, ich erholte mich gut. Nur sah ich Miller nicht mehr. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Doch einmal konnte er mir nicht entwischen. Das war, bitte, bedienen Sie sich. Einen werde ich nehmen, mit Soda bitte. Ich traf Sam bei einem Boxkampf. Richard, der heute Weltmeister ist, quälte sich mit dem Veteranen Brown, Tiger Brown, herum. Ich möchte wissen, was sie der Ecke geboten haben, damit sich Brown hinlegte. In der 10. Runde, der Reverie zählte so schnell, dass man sein Gebiss noch in der letzten Reihe klappern hörte, da saß mein Sam Miller und schrie und tobte. Ich glaube, er hatte einen Tausender auf Richard gewettet. Well. Ich sagte, Sam, schön, dich mal zu sehen. Sam sagte, er freue sich riesig. Ich sagte, das Vergnügen hätte er schon längst genießen können und was man so sagt. Hinterher tranken wir eine Tasse Kaffee und ich sagte ihm, dass ich fabelhaft in Form bin und was denn so die Firma plant. Ausgezeichnete Nachricht, sagte Sam. Wir müssen unbedingt darüber sprechen. Dann musste er leider weg. Ich rief ein paar Mal an, er war nie zu sprechen. Und da dämmerte mir etwas. Wissen Sie was? Ein Schauspieler mit nur einem Auge ist ja nichts mehr wert. Wie hatte ich nur dieses Problem mit dem Auge übersehen können? Da können Sie 50 Jahre in diesem Land leben, Erfolg haben, aber einen Europäer legen Sie immer wieder hinein. M&M schwammen in Geld. Aber mein Vertrag lief aus. Da rief Sam mich an und war wieder ganz der alte Sam. »Hallo, alter Scheißkerl«, rief er herzlich, »wir müssen unbedingt miteinander sprechen.« »Ich freue mich, alter Geier«, rief ich und fuhr hin zu ihm. »Wir haben was für dich«, sagte Sam, »eine wundervolle Rolle.« Ich meinte, das würde mich aber sehr interessieren, was ein einäugiger Schauspieler noch spielen kann. Sam sagte nicht so bitter, Ed. M&M würden nie vergessen, was ich für die Firma und für den amerikanischen Film geleistet und geopfert habe. Er wollte meinen Vertrag auf ein Jahr verlängern, wenn er mich an eine Fernsehgesellschaft für eine Serie ausborgen könnte. Ich hatte nachdrücklich meine Bedenken. »Sieh mal, Sam«, sagte ich, »können sich M&M leisten, Ed Wynne in einer Serie abzunutzen?« Sam sagte, »darüber habe er auch schon nachgedacht. Die Leute sollen sich an mein neues Image gewöhnen, an den großen Schauspieler Wynne, der mit dem einen Auge.« Daran schien etwas wahr zu sein. Es war eine Hauptrolle in einer Horrorserie. Nun, das Buch war nicht schlecht für eine Horrorserie. Und was sollte ich tun? Ich unterschrieb. Sie haben lange gedreht. Ist die Serie in Europa gelaufen? Sie soll es noch. Wollen Sie meine Post lesen? Dann lassen Sie es lieber. Ich hatte eine unheimliche Wut auf Miller und Miller und wollte eigentlich aufhören. Meine Finanzangelegenheiten hatten all die Jahre in den Händen meines Anwalts gelegen. Ich unterschrieb meine Schecks. Einmal im Jahr kam Mr. Silversmith zu mir, legte alles vor und die Sache war okay. 80% bekam der Staat, davon können 10 Gouverneure bezahlt werden. Als ich aufhören wollte und mit dem Anwalt darüber sprach, bekam ich es zum ersten Mal in meinem Leben mit der Angst zu tun. Das Leben war nicht billiger geworden und seit meiner Scheidung schmolzen die letzten Reserven zusammen. In Hollywood sind Milliarden von den Stars verdient worden. Aber fragen Sie mal einen, was er hat. Er wird es Ihnen nicht verraten. Nur in Europa ist es schicklich zu klagen. Sich zu beklagen, meine ich. Und da kam Sam Miller und sagte mir, M&M planen den Film überhaupt. Das war ungefähr 8 Jahre nach dem Zweiten Krieg, über den schon so gut wie nichts mehr gedreht wurde. Der Film sollte das größte Attentat aller Zeiten heißen und meinte das Attentat auf den Hitler im Jahr 1944. Am Buch wurde fieberhaft gearbeitet, da der Film am 20. Juli 1954 Premiere haben soll. Der Attentäter war ein gewisser Graf Stauffenberg und der war ebenfalls einäugig. Ich sagte zu. Dann besorgte ich mir Material, ein Sachbuch aus Europa. Eine faszinierende Gestalt der Mann, natürlich jünger als ich, aber was macht's? Ich habe immer, wie auch der Reinhard, auf dem Standpunkt gestanden, lieber älter besetzen, aber mit Ausstrahlung und Persönlichkeit. Dann stieß ich auf eine interessante Stelle. Stauffenberg war nicht nur einäugig, ihm fehlten auch ein Arm und einige Finger an der Hand. Nun, das lässt sich ganz gut machen beim Drehen, im Mantel ist es überhaupt kein Problem. Insgeheim schwor ich dem alten Sam Miller Abbitte. Er hatte richtig kalkuliert mit der Serie. Ich hatte nun einen Namen als einäugiger Star. Sam hatte weitsichtig kalkuliert. Nun war aber Folgendes passiert und ich weiß nicht, wie Sam dahinter gekommen ist. Ich hatte immer stark geraucht und Ansätze zu einem Raucherbein. Das machte mir gelegentlich zu schaffen. Oh, entschuldigen Sie, das war ja später das mit dem Bein. Eines Tages kam Sam mit dem alten Kabel, der übrigens Kamplowitz heißt, ein schneller Mann, und sagte, Ed, setz dich mal hin, wir haben eine wundervolle Idee. Kabel, der Regisseur, der vor 30 Jahren in Berlin einen Film mit Ernst Deutsch gemacht hat, wollte mit der Sprache nicht heraus. Da, wo Sie jetzt sitzen, saßen die beiden vor mir. Ich sagte, Sam, ich platze noch vor Neugier, wenn ihr nicht gleich den Mund aufmacht. Schön, sagte Sam Miller, sperr die Ohren auf. Ich machte noch einen schlechten Scherz, aber ein Auge hat euer Stauffenberg doch gehabt, Jungs. Hm? Und einen Arm, sagte Sam. In der Tat fügte Kabel hinzu. Schließlich sagte Sam, den linken. Und ich, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kabel mischte sich in unser Gespräch. Er meinte, wir alle und vor allem ich als Emigrant hätten mit dem Hitler eine Rechnung offen. Ich schüttelte verneinend den Kopf. Uns ist's doch ganz gut gegangen, entgegnete ich. Eben drum, sagte Sam. Die Welt soll sehen, wie es wirklich war. Nun, Sie sehen den Lernärmel in meiner Jacke. Die Amputation wurde live in Kinos übertragen. Dazu ein Interview mit mir davor. Dann sollte eine Hinrichtung übertragen werden, doch der Telequent wurde vor der Gaskammer begnadigt. Dafür zeigten sie die beiden Schmeling-Luis-Kämpfe und machten ein Bombengeschäft. Es war wie mit dem Auge, alles nur eine Nummer größer. Und morgen ist der letzte Drehtag. Der Film ist schon verkauft, ausverkauft. Und deshalb habe ich sie hergebeten. Ich bin fertig mit Hollywood. Ich werde Schluss machen. Kennen Sie die Bendlerstraße? Nicht? Das ist eine Berliner Straße, in der sich im Kriege das Oberkommando der Wehrmacht befand. Wir haben den Hof im Atelier naturgetreu nachgebaut. Dort wurde Stauffenberg erschossen. Diese Szene wird morgen gedreht. Gestern schaute ich mir nach Drehschluss die Gewehre an. Echte deutsche Karabiner vom Typ 98K. Sie wissen, da bin ich abergläubisch. Da hörte ich, wie sich Sam und Kabel unterhielten. Und was musste ich hören? Die schwerste menschliche Enttäuschung in meinem langen Leben. Semmler fragte, wie bist du denn mit dem alten Trottel zufrieden? Einen alten Trottel nannte er mich. Notieren Sie das bitte. Kabel sagte, er sei es nicht. Er hätte 3 Drehtage vertrödelt, um meinen Armstummel so ins Bild zu bringen, dass man meinen Bauch nicht sieht. Darüber kicherten die beiden wie 2 Hexen, und Miller sagte, dass ein deutscher Sozi unlängst verstorben ist, dem ein Arm und ein Bein gefehlt haben. Er wolle Reynolds bitten, ein Buch über diesen Mann, er heißt Schuster oder so ähnlich, zu schreiben. Hauptrolle Ed Weiner. Da trat ich aus den Kulissen und schaute die beiden an. So. Und ging zu den Gewehren. Ich bitte Sie, morgen beim letzten Drehtag anwesend zu sein. Sie werden dort einen Mann erleben, der es versteht, wie ein Mann um seine Menschenwürde zu kämpfen, um ein unveräußerliches Recht, das Hollywood zu verstümmeln sucht. Da liegt das Drehbuch, neben der Palme. Danke. Stauffenberg wird auf den Hof geführt. 10 Wehrmachtssoldaten marschieren auf den Hof. Leutnant, Abteilung, Halt! Die Knobelbecher der Soldaten und Halt! Leutnant, links, um! Ein Oberst tritt vor Stauffenberg hin, sagt: Oberst Stauffenberg, im Namen des Führers, Sie sind zum Tode verurteilt. Er will ihm eine Binde um die Augen und ihn um das. Mal sehen, wie Kabel das macht. Stauffenberg: Danke, nein. Augenbinde fällt herunter, groß. Der Wind weht sie über den Hof. Leutnant: Legt an! Die Soldaten legen an. Stauffenberg: Es lebe Deutschland! Leutnant: Gebt Feuer! Peng! Ich falle. Nach vorn. Kabel wird rufen: Halt, etwas war nicht. So stirbt keiner, wenn er erschossen wird. Ich bleibe liegen. Nein, Ed, das war's noch nicht. Ton läuft, läuft. Kamera, Kamera ab. Ed, mach doch keine Witze. Jung, schaut mal nach. Was ist, Ed? Hast du was? Ja, ich habe was. Ich habe 3 Gewehre scharf geladen. M&M werden einen großen Erfolg haben. Kabel wird die Einstellung nehmen müssen. Doch ich werde unsterblich sein mit diesem Protest gegen Hollywood. Ich danke Ihnen sehr. Jetzt will ich ins Bett. Das wird ein anstrengender Tag morgen. Ach so, worum ich Sie bitten wollte. Man soll meinen Oscar ablehnen. Das ist die Erklärung. Gute Nacht. Sie hörten Auge um Auge, Funkmonolog von Kurt Belicke. Es sprach Alexander Malachowski. Ton Ludwig Groß, Schnitt Marlies von Stedmann, Regieassistenz Johannes Hertel, Regie Peter Michel Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1975.